Neulich kam sie und redete zu viel über die Frau von einem besten Freund und ihr falsches Spiel. Sie will nur sein Geld, Glamour und die große Welt. Doch immer hält sie ihn fern und quält ihn gern. Mein Hals hat sich gewählt. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Lass mich doch in Ruhe und texte mich nicht zu. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Behalte den Kram für dich. Es interessiert mich nicht. Neulich kam er von der OP, künstlicher Darmausgang, na schönen Dank. Mein Hunger war passé, er hörte nicht auf und ging mir ins Detail. Ihm ist es wohl